Geben Sie bitte eine Schilderung Ihrer Einstellung zum Judenproblem. Meine Einstellung zum Judenproblem ist sehr kurz präzisiert. Ich habe zu dieser Frage immer in meinem Leben die Stellung eingenommen, die die katholische Kirche von ihren Mitgliedern erwartet. Meinen Standpunkt zur Rassenfrage mit Bezug auf die nationalsozialistische Doktrin habe ich in einer Rede in Gleiwitz im Jahre 1933 vor aller Öffentlichkeit bekannt. Mein Anwalt wird das Dokument übergeben. Eine völlig andere Frage außerhalb der grundsätzlichen Einstellung zum Judenproblem war für mich die Frage der gewissen Überfremdung oder des überstarken Einflusses des jüdischen Elements in den Domänen, welche die öffentliche Meinung eines Volkes bilden, in der Presse, in der Literatur, im Theater, im Film und insbesondere im Rechtswesen. Es schien mir keine Frage, dass diese Überfremdung ungesund war und dass man sie auf irgendeine Weise korrigieren sollte. Aber das hatte, wie gesagt, mit der Rassenfrage gar nichts zu tun. Ich habe dem Berufsbeamtengesetz vom 7. April 1933 lediglich insoweit zugestimmt, dass jüdische Beamte, die nach dem Jahre 1918 angestellt waren, unter das Gesetz fielen. Es handelt sich hier um die nach dem Kriege eingetretene sehr starke Einwanderung von Ostelementen, insbesondere von Polen, das damals sehr antisemitisch eingestellt war, nach Deutschland. Ich habe bei Hindenburg durchgesetzt, dass in keinem Falle unter dieses Gesetz fallen dürften Kriegsteilnehmer. Denn ich stand immer auf dem Standpunkt, dass ein Deutscher, ganz gleich welcher Rasse, der seine Schuldigkeit seinem Vaterland gegenüber getan hat, in seinen Rechten nicht geschmälert werden darf.